Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Posaune spiele ich besser. Slide Trombone. Hä? Zugposaune. Ist die in dem komischen Koffer da? Hm? Wo hast du Posaune gelernt? Wo wohl? Das ist nicht so spannend. JVA. Ich hab da in einer Band gespielt. JVA. Knast. Im Knast hab ich's gelernt. Bin ich gleich nervös. Ich hab im Knast nur Mau Mau, Schach, Safeknacken, Kartentricks und alte Omas reinlegen gelernt. Ja, und das hier. Löffel? Mhm. So. Nicht schlecht. Wir könnten zusammen üben, vielleicht kommt was dabei heraus. Hast du Arbeit? Woher denn? Seit wann bist du draußen? Gestern. Ich vorige Woche. 18 Monate. Ach. Warum haben wir uns dann im Knast nicht getroffen? Weil ich nicht hier, sondern in Werl eingebucht war. Und weshalb? Zum Einstehen. Komisch. Wenn's dunkel ist, hörst du ein paar Geräusche, die du am Tag gar nicht wahrnimmst. Weil es jetzt überhaupt viel stiller ist als tagsüber. Ja, wie im Knast. Licht geht aus und du hörst gleich alles dreimal so laut. Weshalb hast du gesessen? Die alte Story. Bin eingestiegen. Und irgendeine Frau in der Nachbarschaft, die nicht schlafen konnte, hat mich wohl gesehen. Als ich rausklitterte, stand draußen die Schmier. Ich hatte nur eine Kamera und ein paar Goldmünzen gefunden. Und dafür 18 Monate? Wiederholungstäter. Bei dir ist es aber auch nicht bloß mundtauf gewesen. Wer sagt das? Posaune lernt man bestimmt nicht in einem Monat. Und auch nicht in einem Jahr. Ich bin eben schnell von Begriff. Dann zeig's jetzt mal. Hm? Da. Hör mal. Voll abgeblockt. Die sind ja verrückt. Nee, die haben es auf einem anderen Fahrrad gesehen. Komm hin! Halt, spinnst du? Ich hab keine Lust schon wieder mit Bullen. Aber wir wollen doch nur helfen. Wir? Das macht denen erstmal klar. Zwei Knackis. Dann weg hier. Augenblick. Richtig Schimpanski-mäßig. Der eine hat eine Knarre. Ein Aktenkoffer. Oh, das tut weh. Voll auf den Hinterkopf. Ein hiesiges Kennzeichen. Anfänger, Dilettanten, ein Überfall mit einem so auffälligen Wagen. Knallroter Manta mit Spoiler. Verrückt. Komm, weg hier. Hey. Der Mann bewegt sich nicht. Na gut, sehen wir nach. Was ist? Er atmet. Ist ja alles in Butter. Wir können ihn doch nicht so liegen lassen. Los, wegkommen. Langsam. Ganz ruhig jetzt. Sonst fangen wir es recht auf. Ist gar nicht so dumm. Vergiss deine Tasche und den Posaunenkoffer nicht. Yes? Ich bin's. Bot. Ach, Reinhard. Weißt du eigentlich, wie spät es hier ist? Ja. Ich dachte, du seist noch auf. Ich habe gerade eine Stunde geschlafen. Wie stehen die Chancen? Dass Grabbers Consulting einsteigt? Oder meinst du die Kreditverhandlungen für den Gesamtkonzern? Gesamtkonzern, wenn es nur so solide wäre, wie es klingt. Du bist ein Moralist. Realist, Arnold, Realist. Okay, ist ja auch egal. Also die Sache mit Grabbers sieht nicht ganz schlecht aus. Mhm. Allerdings, bis wir alles unter Dach und Fach haben, ist hier noch harte Arbeit zu leisten. Stinklangweilige Clubs, Scotch, Bourbon, Bier, Familienfotos, Einladungen zu Gartenpacht. Du kennst das ja. Nicht so gut wie du. Und wenn Grabbers nicht einsteigt? Dann müssen wir das anders versuchen. Denk mal drüber nach. Vielleicht hat ja einer von deinen Leuten eine Idee. Du weißt, dass ich mit kaum einem offen über das alles sprechen kann, außer mit dir. Und deiner Sekretärin. Selbst Anne Wanke weiß nicht über alles Bescheid. Gibt es denn jemanden, dem wir voll und ganz vertrauen könnten? In unserer derzeitigen Situation eigentlich niemand. Das kannst du besser beurteilen als ich. Du bist der Chef. Naja. Zwei Leute aus der Schweiz sind hier. Schon wieder wegen der Kredite? Ein Chefbuchhalter aus Genf und ein Handlungsbevollmächtigter aus Basel, ziemlich jung noch. Vorsicht, der will Karriere machen. Du hast sie abgewimmelt. Gestern ging's nicht. Die Kripo war bei mir. Was? In der Firma? Nein, zu Hause, keine Sorge. Es war wegen einer privaten Sache. Ich bin überfallen worden. Ach so. Ja, vorgestern Abend. Zwei Kerle haben mich abgefangen, am Römerpark. Sie haben ihren Wagen quergestellt, sind sie mit der Pistole auf mich los, haben mich aus dem Wagen gezerrt, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Wichtiges? Ja, Armband, Uhr, Papiere, Schecks, Checkkarte, Kreditkarten, Bargeld und so weiter. Klingt nach Central Park. Was aber hier passiert? Und was wollen die Leute vom Schweizer Bankenkonsortium? Du könntest fragen, wie es mir geht. Na, offenbar besser, sonst hättest du mich nicht zu dieser Zeit aus dem Schlaf geholt. Hier ist es morgen und ich dachte, es sei für dich wichtig zu erfahren. Ja, also was wollen die Leute aus der Schweiz? Ja, nachsehen, wie wir mit ihren Krediten arbeiten natürlich. Offenbar haben Reporter bei ihnen angefragt, ob, ich zitiere, unser Firmenimperium am Ende sei. Oh, Scheiße. Lass dir was einfallen, Reinhard. Ein paar größere Kontenbewegungen. Überweisungen zwischen den Firmen Liechtenstein, Luxemburg, Kanada oder so. Dienstleistungen, Geschäftsvermittlungen, Verkauf von Know-how, du weißt doch schon. Ich weiß nicht, ob das Hin- und Herschieben zurzeit die richtige Methode ist. Da wird schon genug recherchiert. Ehrlich und unbestechlich, ja? Das ist es, was ich an dir schätze. Was tut sich in den Filialen? Bisher musste niemand entlassen werden. Sehr schön. Also lass dir für die Schweizer was einfallen. Halt sie hin, notfalls. Ich weiß nicht, ob das noch lange möglich ist. Die wollen Bilanzen, Prognosen sehen, fragen nach aktuellen Beschäftigungszahlen, wollen... Also glaubst du denn wohl, bist du der zweite Mann bei uns, hm? Also halt sie hin. Wenigstens, bis ich hier Grabbers soweit habe. Sie wollen wissen, wer unser geheimnisvoller Geschäftspartner auf St. Vincent ist. Ja, lass dir was einfallen. Lass dir was einfallen. Die sind auch nicht von gestern. So leicht lassen die sich nicht abspeisen. Dann mach ihnen klar, dass bestimmte Sachen nur der Vorstandschef zu bestimmen und zu verhandeln hat. Und ich bin eben zurzeit in äußerst wichtigen Geschäften unterwegs. Mein Gott, wozu erzähle ich dir denn das überhaupt? Du weißt doch wohl selber, was du zu sagen hast. Ich tue mein Bestes. Also, Reinhard, pfleg deine Beule und halt die Leute hin. Es hängt vieles davon ab. Ich melde mich wieder. Mein Gott, Chef. Sie hier? Ich dachte, Sie seien noch zu Hause. Nein, nein, es geht schon wieder. Mach die Tür zu. Deine Frau hat mich gestern nicht mit dir telefonieren lassen. Die Kripo sei gerade bei dir, sagte sie. Ja. Ich wollte nur deine Stimme hören. Ich habe mich so erschrocken, als... Es geht mir besser, wirklich. Eine Beule noch und Kopfschmerzen, aber jetzt... Soll ich dir eine Tablette holen? Oder... Nicht, Anne. Wir müssen arbeiten. Es steht schlimm, nicht? Radke ist dabei, neue Partner und Kreditgeber aufzutun. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Kommst du heute Abend zu mir? Ich weiß nicht. Es gibt so verdammt viel zu tun. Also gut. Erst die Arbeit. Bist du ausgeraubt worden? Ja, aber... Wichtiges? Es lässt sich verschmerzen. Ach, riecht das gut. Was anderes als diese Brühe im Knast. Wenigstens hat meine Alte 2 Pfund Kaffee hier gelassen. Und wo ist deine Frau? Abgehauen. Mit den beiden Kindern. Hat einen ehrlichen Menschen kennengelernt, einen besseren. Etwas Ähnliches war der Grund für meine Verurteilung. Stoff? Ein V-Mann hat uns in eine Polizeifalle gelockt und... Deinen Kumpel hat's dabei erwischt. Ja, beinahe. Schwer verletzt wurde er. Wie heißt du eigentlich? Holter. Jürgen Holter. Gerd. Buschinski. Kannst mich aber auch Buschki nennen. Hey, liest du die Zeitung überhaupt? Ich streiche die Satzfehler an. Alte Gewohnheit. Satzfehler? Druckfehler. Seitdem die meisten Artikel gleich per Computer in den Satz gegeben werden, wimmelt es in den meisten Zeitungen von Fehlern. So viele hat es früher nicht gegeben. Da fehlen halt die guten alten Setzer und Korrektoren. Warum interessiert dich das? Bin Journalist gewesen. Reporter? Zuerst. Dann Lokalredakteur. Warst du gut? Die Anzeigenabteilung mochte, was ich schrieb. Dann mach's doch wieder. Der Bericht hier ist übrigens über die Sache von vorgestern Abend. Was sagst du erst jetzt? Zeig mal. Wurde Dr. Reinhard Mott, einer der leitenden Manager der Comprara-Handelsgesellschaft auf offener Straße und so weiter. Der Überfall ereignete sich in den späten Abendstunden. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des weit verzweigten Groß- und Einzelhandelskonzerns befand sich mit seinem Wagen auf dem Weg von einer Geschäftsbesprechung zu seinem Haus in Marienburg, als er auf offener Straße gewaltsam gestoppt wurde. Dr. Bott wurde aus dem Auto gezerrt und mit vorgehaltener Pistole, komisch, fuhr der dann diesen Umweg am Park lang. Er wird schon seinen Grund gehabt haben. Hier, interessant. Die Comprara war in den letzten Wochen wegen undurchsichtiger Geschäftspraktiken und möglicher Bilanzmanipulationen ins Gerede gekommen. Was heißt eigentlich Comprara? Comprar heißt auf Spanisch kaufen, einkaufen. Ja, es hieß sogar, der Konzern stünde vor einer Pleite oder einem Teilbankrott. Davon wären allein in dieser Stadt weit über 1000 Arbeitsplätze betroffen. Und so weiter. Geraubt wurden ein Bargeldbetrag, Schecks, Kreditkarten und eine wertvolle Armbanduhr. Und der Aktenkoffer? Was mit dem Aktenkoffer? Der hat nichts vom Aktenkoffer gesagt. Oder die Kripo hat der Presse nichts davon gesagt. Noch nicht mal den Wagen der Typen hat er beschrieben. Hat gesagt, er habe das Auto nicht genau gesehen. Das ist doch unmöglich. Grün sei es wohl gewesen, hat er gesagt. Und ein japanisches Fabrikat, also wenn das ein Japaner gewesen ist, dann muss ich blind sein. Vielleicht ging für ihn alles so schnell, dass er... Oder der Schlag war doch zu stark. Wir können ja eine Aussage machen. Jetzt noch? Nee, jedenfalls nicht bei der Polizei. Du meinst, wir sollen zu diesem Bot? Hast du noch deinen Presseausweis? Der ist seit 3 Jahren ungültig. Kannst du einen neuen bekommen? Wozu? Du hast als Journalist doch sicher gelernt, wie man nachforscht. Wir könnten selbst auf die Suche gehen. Ach. Hast du was Besseres vor? Vielleicht finden wir was raus. Der Wagen von den Typen war sowas von auffällig. Irgendwo habe ich den Wagen schon mal gesehen. Da wird's bestimmt nicht nur den einen von geben. Und ich habe keine Lust, der Polizei zu helfen. Die ist dem Herrn Direktor doch wohl auch egal. Der will seine Sachen wieder haben, seinen Aktenkoffer. Wer weiß, was da drin ist. Ach, irgendwas. Wenn wir ihm das Zeug zurückbringen, ist eine Belohnung dran. Und wenn nicht? Dann kriegt er sein Köfferchen nicht. Frau Warnke, was ist eigentlich mit den beiden Herren, die sich für gestern angesagt hatten? Alles in Ordnung. Was heißt das? Können Sie mir das näher erklären? Ja, ich komme. Du meinst den Chefbuchhalter von Rüttli und Söhne aus Genf? Ja. Und den Bevollmächtigten der Basler Transrhenania Bank? Ja, was ist mit den beiden? Die Herren sind beschäftigt. Ich habe ihnen gesagt, du hättest ganz dringend nach Barbados gemusst. Der Ältere hat die Entschuldigung sogar dankbar angenommen. Er hat inzwischen das Fräulein Doktor kennengelernt. Unsere Französin. Gut. Und der andere? Der junge Mann hat einen Hang zum Esoterischen. Woher weißt du das? Er hat es mir erzählt. Einfach so erzählt, Anne? Das ist ein Streber mit Milchgesicht. So einer will doch nur seinen Mutterkomplex bei mir ausleben. Vielen Dank. Das reizt dich nicht? Du weißt, was mich reizt, Reinhard. Wer mich reizt. Der jedenfalls nicht. Das ist einer von denen, die vor wichtigen Entscheidungen ihre Astrologin befragen. Andere befragen ihr Whiskyglas. Du solltest der erste Mann im Vorstand sein, nicht Radke. Nein, nein, das ist schon okay so. Er ist der Dynamischere, der Durchsetzungsfähigere. Du der Klügere. Das mag sein. Das allein genügt nicht in diesem Geschäft. Bist du übrigens sicher, dass die beiden nicht schon vorgestern hier gewesen sind? Du meinst, die haben was mit dem Überfall zu tun? Nein, unmöglich. Unmöglich ist bei den Größenordnungen, um die es hier geht, fast gar nichts. Heißt das, es sind nicht nur Kreditkarten, Armbanduhr und so weiter gewesen? Geschäftsunterlagen. Woher weißt du das? Du hast mir doch selbst gesagt, dass du wichtige Papiere zu Hause im Safe einschließen willst, weil immer mehr Leute hier rumschnüffeln und... Du stehst unter Druck, nicht? Mit dem Überfall haben die beiden nichts zu tun. Ich befand mich vorgestern Abend übrigens auf dem Weg zu dir. Um die Zeit noch? Da hättest du Pech gehabt. Ich hatte Besuch. Ein Mann? Frauen. Nur Frauen. Schöne, interessante, schüchterne, selbstbewusste, weiche, aggressive, wenig erfahrene und sehr erfahrene Frauen. Heißt das, dass du auch... Interessant, nicht? Karriereschulung für Frauen. Wir halten in meiner Wohnung einen Kursus ab und treffen uns alle 2 Wochen. Du erstaunst mich immer von Neuem. Hast du eigentlich Geld? Den Rest von dem, was sie mir in der JVA ausgezahlt haben. Nicht viel. Sozialhilfe beantragt? Nein. Ich weiß auch nicht, ob ich es tun werde. Kenn ich. Aber von irgendwas muss man ja leben. Ich werde mir einen Job suchen. Und bis dahin? Mal sehen. Wir könnten... Ich dachte, der wollte mich umfahren. Keineswegs. Der will nur seinen GTI vorführen. Ein ganz normaler Südstadttourist. Er hätte mich fast erwischt. Das ist doch hier eine verkehrsberuhigte Zone. Autos sind mörderische Waffen. War das schon immer deine Meinung? Nein, erst seitdem ich aus Geldmangel gezwungen war, den Wagen abzuschaffen. Dann hast du ja wohl nichts dagegen, in meinem mitzufahren. Du hast ein Auto? Alte Rostlaube. Äußerlich jedenfalls. Motor, Bremsen, Reifen und Stoßdämpfer sind einwandfrei in Ordnung. Mein Schwager hat alles repariert und die Kiste durch den TÜV gebracht. Dein Schwager? Ihr seid noch immer... Befreundet? Klar. Er ist sauer auf seine Schwester. Ist sauer, weil sie mir davongelaufen ist, als ich im Knast saß. Ich habe versucht, ihm das zu erklären, aber... Moment. Du hast ihm zu erklären versucht? Ich kann sie irgendwie verstehen. Mit einem Typen wie mir ist das auch nichts. Jedenfalls nichts für sie. Und mit wem ist sie jetzt zusammen? Mit dem Sozialarbeiter. Ui. Ich glaube, ich weiß jetzt auch. Was? Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wo ich diesen Wagen, den von vorgestern Abend schon mal gesehen habe. Und jetzt ist es mir eingefallen, als dieser GTI mich beinahe auf die Schippe genommen hat. Neulich vor der Spielhalle Krieg der Sterne an der Fußgängerpassage. Ja, was denn jetzt? Da fuhren ein paar Wagen vor, blieben stehen, damit die Karre bewundert werden konnten, fuhren weg. Kam zurück. Ja, und? Naja, die üblichen Spielchen. Und plötzlich machte einer dieser Wagen einen Blitzstart. Man hatte dabei einen alten Mann fast auf der Motorhaube. Es war dieser Wagen. Hast du deine Mutter Monika dabei? Ja, wieso? Ich meine Löffel. Kannst du singen? Ein bisschen Blues und sowas. Dann versuchen wir es doch. Musik machen auf der Straße? Ja, am Eingang zur Fußgängerpassage. Vielleicht sehen wir den Wagen. Ich weiß nicht. Außerdem haben wir keine Genehmigung für Straßenmusik. Genehmigung? Also was ist? Ich weiß nicht. Bist du zu fein dafür? Ich? Das war mal, das ist vorbei. Gut, versuchen wir's. Steig ein. Telefon für Sie, Herr Dr. Bott. Wer ist es? Er sagt seinen Namen nicht, besteht aber darauf, Sie zu sprechen. Na gut, stellen Sie durch. Ja, Bott? Moin, Herr Direktor. Mit wem spreche ich? Wir hoffen, es geht Ihnen wieder besser. Wer sind Sie? Oh, das ist doch unwichtig. Wer sind Sie? Ich möchte wissen... Wo Ihre Sachen sind. Die sind gut aufgehoben. Sie sind doch sicher daran interessiert, dass sie die zurückkriegen. Oder? Allerdings. Ja? Und was sind die ihnen wert? Was soll das? Na, dass sie ein Angebot machen können. Sie sind doch ein Geschäftsmann. Das wäre noch schöner. Erst der Überfall und jetzt soll ich auch noch... Nein. Überlegen Sie mal. Schluss damit. Geben Sie die Sachen zurück. Nicht so eilig. Sie machen sich unglücklich. Ich lasse mich nicht... Wirklich? Überlegen Sie sich's nochmal. Na, vielleicht helfen Ihnen ja Ihre Geschäftspartner in, sagen wir, Liechtenstein, ne? Oder in Luxemburg, ja? Oder St. Vincent, ja? Oder Ihr Oberboss. Aber wenn der Rat nicht flüssig ist, da könnte er ja seine Yacht und sein bescheidenes Häuschen in Altea beleihen. Oder besser das Häuschen in Südafrika. Oder die 15-Zimmer-Hütte in Florida. Wir geben Ihnen einen Tag Zeit. Ist so nett von uns, oder? Hören Sie, wir... Frau Warnke? Ja? Haben sich die beiden Herren aus der Schweiz wieder gemeldet? Einen Augenblick. Ja, Sie haben sich gemeldet. Ich habe Ihnen einen Gesprächstermin mit der Buchhaltung vermittelt. Sehr gut. Eckart Röhring weiß, wie er mit den Leuten umgehen muss. Und seine Bücher sind in Ordnung. Seine? Das heißt, es gibt noch andere. Ach. Ich sehe dir doch an, dass du Sorgen hast. Wie kann ich dir helfen? In diesem Fall kaum. Du meinst, eine Sekretärin hat nicht genug Grips im Kopf? Aber nein, es ist nur... Wir kriegen das schon hin. That's a midnight special, shine a light on me. That's a midnight special, woo, shine a light on me. Klingt nicht gerade konzertreif, ne? Sind aber schon mindestens 20 Mark im Pott. Mit einer Gitarre dabei wäre es leichter. So weiß ich langsam nicht mehr, was ich spielen soll. Fängst du halt wieder von vorne an. Hey du, guck mal da drüben. Kennst du den Wagen? Ach, du spinnst. Die fahren weg. Das ist der Wagen. Und die beiden darin sind sie auch. Und jetzt? Zum Hinterherfahren ist es zu spät. Vielleicht kommen sie noch mal wieder. Sonst morgen, oder? Wir könnten diesen Manager anrufen und ihm genauere Angaben über den Wagen verkaufen. Typ, Farbe, Kennzeichen. Dafür zahlt doch keiner eine Belohnung. Ein paar Mark als nette Geste vielleicht, aber da können wir hier mit der Musik mehr verdienen. Bieten wir eben an, seine Sachen zurückzuholen. Der sagt bestimmt, dafür sei die Polizei zuständig. Und wenn nicht? Warum hat er denn dem Bullen nichts vom Aktenkoffer erzählt? Tja, kann sein. Ich meine, wir sollten es versuchen. Vorzimmer von Direktor Dr. Bott Warnke. Guten Tag. Ich möchte gerne Herrn Dr. Bott sprechen. In welcher Angelegenheit? Wen darf ich anmelden? Ich möchte ihn persönlich sprechen. Einen Moment, bitte. Ist er da? Offenbar ja. Aber Bott? Guten Tag. Sie sind doch sicherlich daran interessiert zu erfahren, wer den Überfall auf Sie verübt hat. Mit wem spreche ich? Ich könnte Ihnen Hinweise geben. Sie möchten doch bestimmt Ihren Aktenkoffer wieder haben. Was wollen Sie von mir? Wollen Sie mir drohen? Geschäftliche Zugeständnisse erzwingen? Nein. Was wollen Sie dann, verdammt nochmal? Eine Belohnung. Wofür? Für Hinweise. Und falls wir das hinkriegen, für die Wiederbeschaffung. Bloß, verdammt, ich bin es leid, mich mit Leuten herumärgern zu müssen, die ihren Namen nicht nennen. Und mir etwas verkaufen wollen, was mir gehört. Puh, Junge, Junge. Da war mein Fahrt. Wir sollten die Finger von der Sache lassen. Warum? Wir wollen ihm doch nur helfen. Wir sollten ihn von unseren guten Absichten überzeugen. Und wie? Wir müssen rausfinden, wo die beiden Typen seine Sachen versteckt haben. Wir warten auf die beiden und fahren ihnen nach. Aber heute nicht mehr. Für einen von Sorgen geplagten Manager bist du manchmal ganz schön feurig. Geht es dir besser? Ja. Du bist in letzter Zeit selten hier gewesen. Das wird sich ändern. Was hast du deiner Frau erzählt? warum du später nach Hause kommst? Gar nichts. Sie ist mal wieder bei ihren Betschwestern. Und das dauert meistens bis in die Nacht. Gebet und Meditation gegen den Hunger in Afrika und Amerika und Asien. Wie hältst du das aus? Ich bestärke sie darin. Warum verlässt du sie nicht? Du weißt doch, dass das nicht geht. Wirklich? Geht es wirklich nicht? Ist es nicht auch so schön mit uns? Es wäre schöner, wenn du dich entscheiden könntest. Ich gehöre nicht zu denen, die ewig warten. Du willst ein Kind. Ich will dich. Du, das ist alles nicht so leicht. Ich könnte dich erpressen. Ich weiß viel von dir. Geschäftliches? Oh. St. Vincent? Mhm. Liechtenstein? Mhm. Das würdest du nicht tun. Du hast eine gute Meinung von mir. Ja. Und? Wenn es kracht im Konzern? Wirst du gut dabei wegkommen, wenn ihr so weitermacht wie bisher? Was geschieht, wenn die Konkurrenz diese Papiere in die Finger kriegt? Oh. Oder Leute, die nur darauf warten, einzusteigen in ein angeschlagenes Unternehmen? Daran möchte ich gar nicht denken. Die bekommen dann alles für einen Apfel und ein Ei. Habe ich recht? Übernehmen die gesamte Infrastruktur. Schon möglich. Mit ein paar Umstrukturierungen. Aber das wird nicht passieren. Kann ich dir helfen? Reinhard, kann ich dir irgendwie helfen? Was ist los mit dir? Was macht dich so nervös? Das fragst du mich? Komm zum Schluss, der Wagen ist wieder da. Gleich. Ich sehe ihn nicht. Vor der Spielhalle diesmal. Wieder die beiden. Sind schon reingegangen. Komm, es geht los. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Vielleicht sollten wir doch... Nix. Bis morgen. Jetzt los, komm. Ja, bitte? Arnold hier. Ich habe mir seit unserem Gespräch gestern alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Solange Grabbers Consulting nicht einsteigen, ist es wohl das Beste, wir holen uns Zwischenkapital aus der Reserve. Reserve? Erklär mir das mal näher. Na, wenn's prekär wird, dann zapft die Pensionskasse an, ist doch ganz einfach. Du bist verrückt. Ja, nur vorübergehend. Nur ein paar hundert Millionen. Es wird alles zurückgezahlt. Unmöglich, das gäbe einen Aufstand im Unternehmen. Spendieren ein paar ausgewählten Betriebsräten eine Reise. Und das wäre auch nicht fair gegenüber der Belegschaft. Ach, dann muss sie eben, wenn es hart auf hart kommt, eine Pleite machen. Es muss einen anderen Weg geben. Wir werden ihn finden. Die Pensionskasse dazu, ein Kontingent unserer Aktien zu kaufen. Ha, ha, ha. Und vielleicht lässt sich auch im Hinblick auf die Kleinaktionäre was. Ach, die sind schon unruhig genug. Die reden darüber, Gelder in Millionenhöhe seien auch auf Privatkonten in der Schweiz und so weiter geflossen. Sie meinen doch nicht etwa deine Lass Konten. Lass sie reden, alles Quatsch. Sieh zu, dass Grabbers einsteigt. Ich tue mein Bestes. Was für eine Gegend. Ich bin seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Was wirst du eigentlich mit deinem Teil der Belohnung machen? Falls wir überhaupt je eine bekommen. Ja, bekommen wir. Was machst du damit? So einiges. Das Auto entrosten. Ein paar Tage wegfahren. Nach Holland oder so. Baden. Strand liegen. Dann drauf machen. Auf jeden Fall aber auch was Schönes für meine Töchter kaufen. Auf jeden Fall. Soweit käme das noch, dass nur dieser Sozialein ihnen was schenkt. Meinen Kindern brauche ich keine Geschenke zu machen. Die kriegen von ihrem Zahnarzt mehr als genug. Ihrem Zahnarzt? Meine Frau, Ex-Frau, ist jetzt mit einem Zahnarzt verheiratet. Wie romantisch. Und praktisch. Ich werde wohl nach Spanien fahren. Hab da früher mal eine Zeit lang gelebt. In einem Dorf in der Nähe der Küste. Ist schon lange her. Aber vielleicht... Mensch, wir sind weg. Ich hab nicht aufgepasst. Sie sind da vorne in eine Toreinfahrt gefahren. Hier, stopp! Wo sind die hin? Psst. Lass mal hören. Da vorne links. Sind wahrscheinlich da um die Ecke gebogen. Das sind ja mindestens zwei, drei Hinterhöfe hier. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Da vorne sind sie. Vorsicht, der dreht sich rum! Psst, Herr Dr. Bott! Ja? Leise! Und nicht umdrehen! Na? Haben Sie es sich überlegt? Ich mache keine Geschäfte mit Kriminellen. Sie lassen uns beschatten. Unsinn. Ich weiß doch gar nicht, wer Sie... Stopp! Nicht umdrehen, habe ich gesagt. Also? Ich weiß doch gar nicht, wer Sie sind. Wie soll ich Sie da beschatten lassen? Ihr Angebot. Null. Da muss ich deutlicher werden. Wenn Sie nicht bald mit uns in das Geschäft kommen, und zwar sehr bald, da geht das Zeug an die Presse. Da werden die Leser erfahren, wie die Comprara mit dem Geld von ihren Kunden umgeht. Überlegen Sie es sich nochmal, aber schnell. Ich melde mich wieder. Halt! Nicht umdrehen! Ich gehe jetzt. Und Vorsicht, ja? Ich habe eine Pistole in der Hand. Ich habe kein Bedürfnis danach, mich mit Ihnen anzulegen. Sehr schön. Also, bis bald, Herr Dr. Bott. Wo wollen die hin? Machen vielleicht eine Stadtrundfahrt. Die haben gemerkt, dass sie verfolgt werden. Ach, bestimmt nicht. Das ist Musik, wa? Einmal einen wirklich großen Kuchen. Muss doch nicht gleich jemandem wehtun. Einmal groß abzocken. Und dann nicht nur Holland, sondern USA, Kanada, Mexiko. Pass auf, dass du sie nicht verlierst, Gerd. Ach, keine Sorge. Ist doch nur ein Wagen zwischen ihnen und uns. Mann, USA, Kanada, Mexiko, Prärien, Wüsten, Highways, Berge, Wälder, Seen, das Meer. Ja, mit dem großen Wohnmobil, kreuz und quer durch Amerika. Und dazu diese Musik. Don't call him a cowboy until you've seen him ride. Was heißt das? Na, das ist der Song. Nenn ihn nicht Cowboy, bevor du ihn nicht hast reiten gesehen. Du meinst also, ich bringe so ein großes Ding nicht? Was ist denn mit der los? Die spinnt wohl! Der. Was? Der spinnt die. Wohl. So ein Quatsch können nur Weiber machen. Wollen überholen und kriegen dann plötzlich Angst. Frauen am Steuer. Oh Mann. Hättest mal meine Frau fahren sehen sollen. Durfte es überhaupt? Wenn ich besoffen war. Da, siehst du, versucht wieder zu überholen. Mensch! Oh nein, ist die wahnsinnig? Halt an! Stopp! Gegen die Wand. Wir sind gegen die Wand geknallt. Nur weil die Alte nicht überholen kann, die hat die abgedrängt. Das war keine Frau, das war ein Mann. Ist auch egal, ist weg, abgehauen. Was machen wir? Raushelfen! Jürgen, bleib stehen! Flammen, stopp! Runter, lass dich fallen! Los hin! Bist du wahnsinnig? Dann können wir nicht mehr helfen. Dein Feuerlöscher, los! Sein. Verdammt! Komm, los, anrufen! Die Feuerwehr! Los, weg hier! Scheiße, verdammte Scheiße! Da war nichts mehr zu machen. Das gönne ich niemandem. Tja, und jetzt? Fahren wir zu der Hinterauffahrt. Du bist wahnsinnig. Junge, ganz und gar nicht. Vielleicht finden wir was. Ich will das nicht. Das ist wie Leichenfledderei. Außerdem, die Polizei wird bald da auftauchen. Dann müssen wir uns beeilen. Mach keinen Quatsch. Bestimmt nicht. Schaffst du es? Lass mich mal einen Moment in Ruhe. So, das hätten wir. Unglaublich. Als wenn du es mit einem Schlüssel geöffnet hättest. Gelernt ist gelernt. Wer hat dir das beigebracht? Wurden weg. Erste Handschuhe. Mein Onkel hat es mir beigebracht. Komische Verwandtschaft. Ja, der war in Ordnung. Ich habe bei ihm und seiner Frau gelebt, als meine Mutter abgehauen ist. Und mein Vater, naja, das Übliche. Oh, tut mir leid, du. Ich wusste nicht, dass... Fang bloß nicht mit der Sozialarbeit an. Einer nach Familie genügt ja wohl, hä? Ist ein schöner Raum. Das wäre genau die richtige Wohnung für mich. Kannst ja übernehmen. Etwas pietätlos, hm? Aber keine schlechte Idee. Schon was gefunden? Nein. Fehlanzeige. Dann helfen wir mal. Hier unten. Bei dem Fach. Warte. Das klemmt. Okay. Jetzt zusammen. Gleichmäßig ziehen. Gleichmäßig. Ja, Mensch. Langsam. Meine Pistole ist entsichert. Die Hände hoch. Über den Kopf und Knien bleiben. Bitte umdrehen. Kann man zunächst schießen? Was sucht ihr da? Nichts. Ach ja, was habt ihr gefunden? Nichts. Wer sind Sie? Nicht umdrehen! Sie sind doch kein... Na, hören Sie mal! Gerd. Hey. Buschki. Buschinski. Oh. Was ist los? Was soll dieser nasse Lappen? Wir haben beide einen abgekriegt. Mit einem Pistolenknauf, schätze ich. Oh, Mann, oh Mann. Fühlt sich so an, mein Kopf. Oh. Vorsichtig, langsam. Du hast eine Gehirnerschütterung. Ich habe wohl einen dickeren Schädel. Schön langsam aufrichten. Langsam. So. Mann, ich war total weg. Oma, was sieht das denn hier aus? Alles durchwühlt. Aber nichts gefunden, nehme ich an. Ein Stümper. Im Bad war nämlich das hier. Der Aktenkoffer. Und wo war er? In der Badewannenumrandung. Hinter einigen Kacheln, die man lösen kann. Ganz schön raffiniert. Es geht. Ich kenne mich mit Verstecken aus. Musste selber früher manches verstecken. Stoff. So. Was ist drin? Ausweise. Kreditkarten, Papiere. Und hier. Augenblick mal. Das wird ja immer interessanter. Jetzt verstehe ich langsam, warum dieser Bot der Polizei nichts von dem Aktenkoffer gesagt hat. Warum? Warte mal einen Augenblick. Komm. Ich lass mich mal lesen. Komm, pack die Sachen zusammen. Komm, lass uns hier weg. Ja, genau. Hier kannst du zum Beispiel schwarz auf weiß sehen, wie bei der Comprara Gewinne herbeigezaubert werden, die gar keine Gewinne sind. Wie denn? Also, zum Beispiel so. Eine Firma XY auf St. Vincent überweist für erwiesene Leistungen Handelsvermittlung oder Warenlieferung 250.000 Mark an die Comprara. Na und, was ist denn da Besonderes dran? Die eine Hälfte dieses Betrages hat die St. Vincent-Firma zuvor durch ein Geschäft mit einer südafrikanischen, die andere Hälfte durch ein Geschäft mit einer kanadischen Firma hereingeholt. Die Firma in Südafrika wiederum hat sich das Geld teilweise durch einen Kredit und teilweise durch ein Geschäft mit einer Briefkastenfirma in Liechtenstein beschafft. Klingt ganz normal für internationale Geschäfte. Ja. Nur, dass normalerweise nicht all diese Firmen in Wirklichkeit dem Konzern gehören, bei dem die Summe schließlich als Gewinn verbucht wird. Ist ja interessant. Oh mein Gott. Das heißt, die schieben ständig Gelder hin und her. Gelder, die aus ihren wahrscheinlich ziemlich mickrig gehenden Geschäften und aus den vielen Krediten stammen. Und wozu das Ganze? Um die Kreditgeber zu täuschen. Ja, und vielleicht auch, um ein paar Leute mit Millionen zu versorgen. Was glaubst du, was los ist, wenn die Presse diese Papiere in die Hände kriegt? Oder der Fiskus. Oder die Konkurrenz, die Banken. Wenn die Gläubigerbanken erfahren, was läuft, dann werden sie der Komprara den Kredit anzuhören. Ja, und ein anderer Konzern, der vielleicht schon was riecht und darauf wartet, dass es kracht, wird den ganzen Laden für einen lachhaft niedrigen Kaufpreis schlucken. Ob die beiden Jungs gewusst haben, was diese Papiere bedeuten und auf was sie sich da eingelassen haben? Das haben die beiden nicht allein ausgeheckt. Und wenn doch? Glaube ich nicht. Hier sind noch Kopien von dem ganzen Zeug. Haben also doch gewusst, was sie da gefischt haben. Na, vielleicht. Vielleicht wollten sie die originale Bot und die Kopien der Konkurrenz verkaufen, wollten ein Doppelgeschäft machen. Und sind vor die Wand geknallt. Du, Jürgen, das wird mir langsam zu gefährlich. Jetzt machen wir weiter. Jetzt erst recht. Morgen fahren wir zur Bot und kriegen heraus, was hinter der ganzen Sache steckt. Mit den Papieren in der Hand sind wir sicher. Tja, Arnold. Böse Geschichte. So ist die Lage. Ich weiß, dass du mit solchen Sachen nicht gerne behelligt wirst, wenn du in Verhandlungen steckst. Allerdings. Ich dachte auch, ich könnte die Angelegenheit ohne größere Schwierigkeiten regeln. Aber mittlerweile glaube ich doch, es steckt mehr dahinter als einfacher Straßenraub. Ich dachte, ich könnte diese Leute von der angeblichen Wertlosigkeit der Unterlagen überzeugen, indem ich es ablehnte, ihnen etwas dafür zu zahlen. Aber sehr geschickt. Jedenfalls war ich der Meinung, es sei besser, dich über die Angelegenheit zu unterrichten. Du hättest die Aufzeichnungen vernichten sollen. Du hast doch sowieso alles im Kopf. Nicht ganz. Manches haben wir so verwickelt angelegt, dass selbst ich... Situation. Ich dachte, ich könnte mich auf dich verlassen. Kannst du auch. Tja, ich nehme an, die waren auf dich angesetzt. Ja. Die Frage ist, von wem? Woher wussten die, dass du die Papiere bei dir hattest? Hast du deiner Frau davon erzählt? Natürlich nicht. Du, machen wir Schluss. Ich kümmere mich darum. Okay. Keep cool. So long. Ja, ja. Frau Wanke? Frau Wanke? Nicht da. Guten Tag, Herr Dr. Bott. Wer sind Sie? Holter ist mein Name. Und das ist mein... Egal. Meine Sekretärin hat Sie nicht angemeldet. Im Vorzimmer war niemand. Was wollen Sie? Ihnen unsere Hilfe anbieten. Hilfe? Wobei? Ihnen ist doch was geraubt worden. Ja. Und? Wir könnten es wieder beschaffen. Jedenfalls das Wichtigste. Ach, Sie sind das. Sie haben angerufen. Ja, also... Wie hoch ist die Belohnung? Sagen wir 100 Mark als Dank für... 100 Mark? Der zweite Chef von Comprara bietet 100 Mark für seine Geheimpapiere? Es gibt keine Geheimpapiere. Und gäbe es welche, so würden sie mir weder gestohlen noch geraubt. Und ein Aktenkoffer ist Ihnen auch nicht geraubt worden. Und was sind das hier? Keine Geheimpapiere? Zeigen Sie mal. Angucken, aber nicht anfassen. Fälschungen. Alles Fälschungen. Ganz sicher nicht. Sollen wir es auf eine Probe ankommen lassen? Soll ich, sagen wir mal, einem großen Wochenmagazin Name und Adresse ihres Agenten auf St. Vincent nennen? Oder wer hinter der Briefkastenfirma in Liechtenstein steckt, oder... Sie wollen mir drohen? Nein. Nur eine angemessene Belohnung. Schluss jetzt. Sie haben den Überfall begangen. Es wird ja immer schöner. Sie wollen also die Papiere nicht zurückhaben. Gut, dann gehen wir jetzt. Halt! Her damit! Geben Sie es her! Seltsam, wir wollen helfen und werden ständig mit Pistolen bedroht. Ein Mann in meiner Position muss heutzutage leider bewaffnet sein. Und ein Mann in meiner Position muss notfalls... Das war ein Aschenbecher, Herr Direktor. Ich konnte schon als Kind gut zielen. Hände hoch! Nein, nicht schon wieder. Ich meine es ernst, los! Sie kenne ich doch, Mensch Jürgen, das ist die... Schlüssel ist nein! Aber Anne... Halt du dich raus. Na, hör mal. Sie haben den Wagen... Anne, bist du wahnsinnig? Jesus! Ich habe ihn nur ins Bein geschossen. Davon stirbt er nicht. Buschke! Kümmern Sie sich um Ihren Kollegen. Ich muss die Polizei rufen. Nein. Aber... Nein! Und sag dem Sicherheitsdienst, es sei alles in Ordnung. Los, tu's. Tu's verdammt nochmal. Du richtest die Pistole auf mich. Ruf an, sag ich. Ja? Sie haben etwas gehört. Nein, nein, es ist nicht nötig. Alles in Ordnung. Gut. Hier, Klebeband. Fessel die beiden. Doch. Buschinski, Mensch. Mensch, rufen Sie doch einen Arzt, verdammt nochmal! Geht ja nicht jetzt! Fessel sie und bring die Papiere in Sicherheit. Die beiden Typen haben bestimmt schon längst Kopien verkauft. Rufen jetzt einen Arzt. Wenn schon. Fessel sie und sorg dafür, dass sie den Mund halten. Das werden sie noch bereuen. kümmern Sie sich um Ihre eigenen Probleme. Und wir beide gehen jetzt nach nebenan. Du warst das also. Du hast das Ganze eingefädelt. Ich habe dir meine Hilfe angeboten. Mehrmals. Aber du hast nicht kapiert. Eine Frau. Eine Sekretärin. Was kann die in eurem Imperium schon ausrichten? Dabei hatte ich bereits die Fäden in der Hand. Aber wozu? Damit wir weiterkommen, du und ich. Trotz allem. Der Konzern steht vor dem Bankrott. Das ist doch nicht erst seit gestern klar. Und die Leute von Grubbers Consulting stehen zur Übernahme bereit. Mit Radke haben die doch nur zum Schein verhandelt. Wahrscheinlich weiß Radke das sogar. Der hat auch seine Schäfchen im Trocknen. Millionen. Aber warum dann der Überfall? Warum wohl? Damit du sauber bleibst. Damit niemand deine Integrität anzweifeln kann. Aber die Papiere sind meine Aufzeichnungen. Sozusagen privat. Sozusagen privat. Ja. Und du hättest sie natürlich nicht weitergegeben. Herr Dr. Bott gibt doch keine Geheiminformationen aus der Hand. Dafür darf dann die Sekretärin sorgen. Warum nur, Anne? Damit die anderen sich auf die Übernahme vorbereiten können. Geht das in deinen hochdotierten Schädel nicht rein? Damit nicht wegen eurer Sturheit der ganze Konzern kaputt geht und die Belegschaft... Trotzdem, so war es... Falsch? Nicht gut? Die Konkurrenz ist anderer Meinung. Der Überfall jedenfalls war ein Fehler. Ein Fehler? Herr Dr. Bott sitzt auf seinem Direktorensessel und sagt, das war ein Fehler. Ein Riesenunternehmen kaputt zu wirtschaften, ist kein Fehler. Mein Fehler war, dass ich nicht nur selbst Karriere machen wollte, sondern auch, dass du... Ach. Du hast die Leute angeheuert. Die waren auch ein Fehler, ja. Ich hätte Profis nehmen sollen. Die beiden sind tot. Es hätte nur Denkzettel sein sollen. Anne, um Himmels Willen. Hör auf den Himmel deiner Frau, die kann da für mich beten. Mein allergrößter Fehler war, dass ich nicht nur mit dir Karriere machen, sondern auch dich haben wollte. Für mich. Aber das hättest du leichter haben können. Ja, das habe ich gemerkt. Jahrelang. Und jetzt? Was jetzt? Aus. Was sonst? Wir kommen da raus. Bitte, glaub mir, wir... Du kommst da raus. Bestimmt. Ich gehe jetzt. Deine Pistole nehme ich vorsichtshalber mit. Und mach nicht den Versuch, mir zu folgen. Ich schieße gut, wie du gesehen hast. Viel Glück, Herr Dr. Bott. Ja? Ah, du bist zu Hause. Gratuliere, mein Lieber. Du bist ein Zyniker, Arnold. Nicht, dass ich wüsste. Hier bricht alles zusammen und du gratulierst mir? Es gibt einen Grund dafür. Bestimmt nicht. Die Banken wissen Bescheid, die Presse weiß einiges und Anne Warnke ist tot mit dem Auto von der Brücke. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Oh, danke. Schade, war ein begabtes Mädchen. Sie wollte dir und sich selbst imponieren und ist völlig unnötig nervös geworden. Wir hätten das schon hingebogen. Ja, das habe ich auch gesagt, schlimm aber... für Sie. Aber der Konzern geht nicht kaputt. Grubbers Consulting. Grubbers ist nur ein Teil. Allerdings ein wichtiger Teil des Konsortiums, das den Laden übernehmen wird. Zum Nulltarif. Aber das Unternehmen bleibt erhalten. Das Konsortium hat große Pläne. Der Konzern wird zwar etwas umorganisiert, aber niemand von der Belegschaft wird entlassen. Vorerst jedenfalls. Ah, jetzt verstehe ich deine Gratulation. Abwarten, alter Freund. Es kommt nämlich noch besser. Sie wollen dich auch weiterhin als zweiten Mann im Konzern. Unmöglich. Doch. Du bist gut in deinem Job. Integer, loyal. Und keiner weiß bei uns besser Bescheid. Naja, nun bleib mal auf dem Teppich. Du wirst den neuen Leuten einige Schwierigkeiten ersparen. Du bleibst also der zweite Mann. Vorläufig. Danach eine Abfindung. 3 Millionen? Verhandlungsfähig natürlich. Ja, und du? Ich zieh mich zurück. Ich habe hier sowieso schon mehr oder weniger meine Zelte aufgeschlagen. Treffen wir uns demnächst mal? Wenn hier alles wieder... in richtigen Bahnen läuft. Gut. Auf Barbados? Naja, wenn du willst. Ich hab da nämlich so eine Idee. Aber darüber reden wir später. Mach's gut, Alter. Danke, Arnold. Du auch. zu Ihnen? Tag, Herr Dr. Wegener Rübenanger. Den Rübenanger können Sie weglassen. Wir stehen in Scheidung. Oh. Ja. Apropos familiäre Bindungen. Haben Ihre Töchter Sie mal besucht? Wie geht es der Comprara? Der geht es gut. Darf ich? Ja, bitte. Machen Sie sich's bequem. Aber mit euch beiden sieht's nicht so gut aus. Nötigung, Bedrohung, unterlassene Hilfeleistung, schwere Körperverletzung. Wieso schwere? Gerd Buschinski hat mit dem Aschenbecher nach Bott geworfen und ihn getroffen. Und Sie haben ihn bei der gesamten Aktion unterstützt. Aber Bott hat uns mit der Pistole bedroht. In seinem Büro. Alles zusammen, unter Berücksichtigung der Vorstrafe, da kann schon einiges zusammenkommen. Schöne Belohnung. Dafür, dass wir dem Kerl die Geheimpapiere zurückgebracht haben. Das müssen wir dem Gericht erstmal klar machen. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Sie und Buschinski an dem Komplott beteiligt gewesen sind. Zusammen mit der Bank und den beiden anderen. Das wird ja immer bizarrer. So ein Quatsch. Das stimmt nicht. Hören Sie, das stimmt nicht. Verdammt. Ich glaube Ihnen ja, Herr Wolter. Aber auch das Gericht muss Ihnen glauben. Ich werde mein Bestes tun, aber die Strafkammer, vor der Ihre Sache verhandelt wird, ist nicht gerade für milde Urteile bekannt. Wir werden sehen. Wie geht's Buschinski? Vorgestern hat er einen Rappel gekriegt. Ich weiß. Knastkotten. Deshalb frage ich ja. Es geht ihm besser, dem Bein auch. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich soll Ihnen das Buch von ihm zurückbringen. Jack Kerouac. Unterwegs. On the road. Er hat's von vorne bis hinten gelesen. Hat er? Sogar was angestrichen. Hui, Geldin. Nun geht's los. Und er beugte sich über das Lenkrad und drückte auf die Tube. Er war wieder in seinem Element, jeder konnte es sehen. Wir waren alle entzückt, wir alle erkannten, dass wir Verwirrung und Unsinn hinter uns ließen und die einzige und einzig edle Funktion unserer Zeit erfüllten. In Bewegung zu sein. Tja. Was macht die Musik, Herr Walter? Hm? Ich soll natürlich wieder in der Knastband spielen. Jailhouse Rock Gang. Ich soll sogar einen Probenraum kriegen. Ihr Freund Buschinski überlegt auch, ob er nicht ein Instrument lernen soll. Trompete oder Saxophon. Oder Schlagzeug? Was meinen Sie? Warum nicht? Es nützt zwar nichts, aber vielleicht hilft es. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.